Mein Name ist Carolina Pfau und das sind unsere Themen: Prozess über sexuellen Missbrauch, Tag der Pflege und HSG Nienburg reist nach Lehrte. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Das Deutsche Rote Kreuz Nienburg stellte gestern einen neuen Schwerlastrettungswagen vor. Dieser hat ein spezielles Bett, welches bis zu 500 Kilogramm aushält und fast doppelt so breit ist wie herkömmliche Betten. Daneben verfügen alle Wagen über ein Navigationsgerät, welches direkt zum Einsatzort führt. Zusätzlich absolvieren die Fahrer ein Fahrsicherheitstraining. Am 11. Februar findet im Berufsinformationszentrum in der Agentur für Arbeit Nienburg der Tag der Pflege statt. Hier sollen Jugendliche für eine Ausbildung und Erwachsene für eine Tätigkeit in der Pflege oder für eine Umschulung angesprochen werden. An diesem Tag werden 10 Aussteller vor Ort sein, berichtet Pressesprecher Bernd-Uwe Metz. Also wir haben am 11. Februar 10 Aussteller hier. Aussteller verstehen wir als Arbeitgeber, die einen erheblichen Bedarf an Pflegekräften haben. Das sind Altenpflegeeinrichtungen, das sind karitative Einrichtungen. Und alle, die an diesem Tag Informationen zu diesem Thema Pflege oder einfach nur Lust auf Pflege haben, können hier gerne vorbeikommen im Berufsinformationszentrum der Arbeitsagentur in Nienburg. Wegen 16 Taten des schweren sexuellen Missbrauchs muss sich seit gestern ein 31-Jähriger aus Diepholz vor dem Landgericht Verden verantworten. Er soll sich in Bücken an 3 Jungen im Alter von 3 bis 6 Jahren vergangen haben. Der Angeklagte hingegen gibt an, lediglich Fotos der entblößten Kinder gemacht zu haben. Bereits im Jahr 2012 wurde er infolge sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Der Prozess hält weiterhin an. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg geht es am 16. Spieltag nach Lehrte. Der dortige SV steht mit 4 Zählern hinter der HSG Nienburg auf dem 8. Tabellenplatz. Nach der Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten Northeim am vergangenen Wochenende wollen die Nienburger nun wieder Zählbares holen. Beginn der Begegnung ist Samstag um 18 Uhr in Lehrte. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.